Erster Jahwe wird die Erde leer machen. Sie wird kahl sein. Die Menschen werden weggehen. Zweiter, alle Menschen sind gleich. Priester und Volk sind gleich. Herr und Knecht sind gleich. Dritter, die Erde wird ganz leer sein. Alles wird weggenommen. Jahwe hat das gesagt. Vierter, die Erde wird traurig sein. Sie wird welk werden. Wichtige Leute werden schwach sein. Fünfter, die Menschen haben die Erde schlecht gemacht. Sie haben Jahwes Regeln gebrochen. Sechster, darum ist ein Fluch auf der Erde. Die Menschen leiden. Nur wenige Menschen bleiben übrig. Siebter, der Wein ist traurig. Die Weinstöcke sind schwach. Alle fröhlichen Menschen weinen. Achter, die Musik ist still. Das fröhliche Lachen ist vorbei. Die Zither spielt nicht mehr. Neunter, man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang. Starker Wein schmeckt bitter. Zehnter, die Stadt ist kaputt. Man kann nicht in die Häuser gehen. Elfter, die Leute weinen wegen des Weins. Alle Freude ist weg. Es gibt keinen Frohsinn mehr. Zwölfter, nur Leere bleibt in der Stadt. Das Tor ist kaputt. Dreizehnter, so wird es auf der Erde sein. Wenige Menschen bleiben übrig. Wie bei der Ernte, wenn nur wenig bleibt. Vierzehnter, einige Menschen rufen laut. Sie loben Jahwe im Westen. Sie freuen sich über seine Größe. Fünfzehnter, darum ehrt Jahwe, ihr Menschen im Osten. Ehrt Jahwe, ihr Menschen am Meer. Er ist der Gott Israels. Sechzehnter, wir hörten Lieder von der Erde. Sie lobten Jahwe. Aber ich sagte, ich bin krank. Die Menschen sind untreu. Sie tun sehr schlechte Dinge. Siebzehnter, Angst kommt über dich. Eine Grube und ein Netz kommen über dich. Das passiert den Menschen auf der Erde. Achtzehnter, wer vor der Angst flieht, fällt in eine Grube. Wer aus der Grube kommt, fängt sich im Netz. Der Himmel öffnet sich. Die Erde bebt. Neunzehnter, die Erde zerbricht. Sie reißt auf. Sie wackelt hin und her. Zwanzigster, die Erde wackelt wie ein Betrunkener. Sie wackelt wie ein Zelt. Ihre Sünde ist zu schwer. Sie fällt und steht nicht mehr auf. 21. An diesem Tag wird Jahwe strafen. Er wird die Mächte im Himmel strafen. Er wird die Könige auf der Erde strafen. 22. Sie werden wie Gefangene eingesperrt. Sie kommen in eine Grube. Nach langer Zeit wird Jahwe sie besuchen. 23. Der Mond wird sich schämen. Die Sonne wird dunkel sein. Jahwe wird König sein. Er wird in Jerusalem herrschen. Seine Herrlichkeit wird leuchten.